Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Über Körperscanner haben wir in Forschung aktuell schon öfter berichtet. 2011 zum Beispiel über einen geplatzten Pilotversuch am Flughafen Hamburg, 2012 über die ersten Installationen am Flughafen Frankfurt und 2013 über die EU-Zulassungstests für die neuen Geräte. Mittlerweile gibt es an fast allen deutschen Flughäfen Körperscanner. Laut einer EU-Verordnung müssen Passagiere ab morgen, ab dem 1. September, vorrangig mit Körperscannern kontrolliert werden. Bei mir im Studio ist jetzt mein Kollege Ralf Krauter, der die Entwicklung auf dem Gebiet seit Jahren verfolgt. Herr Krauter, gibt es denn schon ausreichend Geräte, um diese Verordnung umzusetzen? Noch nicht, aber die Bundespolizei, die ja für die Sicherheitskontrollen an deutschen Flughäfen zuständig ist, die rüstet gerade kräftig auf. Also aktuell gibt es schon 77 Körperscanner an deutschen Flughäfen. Bis Jahresende sollen weitere 23 dazukommen. Das wären dann in der Summe 100 Geräte, die dann etwa ein Drittel aller Kontrollspuren an den Flughäfen abdecken würden. Nun sind diese Geräte ja mit Anschaffungskosten von ungefähr 200.000 Euro pro Stück nicht eben billig. Was versprechen sich die Sicherheitsverantwortlichen von dieser technischen Aufrüstung? Zum einen natürlich mehr Sicherheit. Also diese Geräte, die funktionieren ja wie so eine Art Mikrowellendusche. Und die können eben auch unter der Kleidung versteckte Objekte erkennen, die nicht aus Metall sind. Also ein Keramikmesser zum Beispiel, eine Plastikpistole aus dem 3D-Scanner, die Sicherheitsfachleuten Sorgen bereiten könnte. Oder einen Foliensprengstoff. Alles Dinge, die so ein klassischer Metalldetektor, wie er heute in so einer üblichen Torsonde steckt, nicht entdecken würde. Vorteil Nummer zwei ist natürlich, die Kontrolle erfolgt im Prinzip berührungslos. Ist also angenehmer für die Reisenden, weil die eben im Idealfall dann nicht mehr händisch abgetastet werden müssen, wie das heute der Fall ist. Und davon verspricht man sich eben eine höhere Akzeptanz auch durch die Passagiere für diese Kontrollen. Machen wir da mal den Realitätscheck. Leisten die Geräte das wirklich? Also mehr Sicherheit bieten sie wohl tatsächlich. Man kann wirklich Objekte aufspüren, die bei den klassischen Torsonden eben keinen Alarm ausgelöst hätten. Das belegen die ziemlich aufwendigen Tests in der Prüfstelle der Bundespolizei in Lübeck, wo man ja mit hunderten speziell präparierten Probanden alle möglichen Szenarien durchgespielt hat im Rahmen der Zulassungsverfahren für Körperscanner in der Europäischen Union. Also Sicherheit kann man bejahen, ob die berührungslose Kontrolle dann aber wirklich komfortabler ist, das ist aus meiner Sicht noch nicht so ganz klar. Woran liegt das? Ja, die Erfahrungen zeigen eben, und man hat inzwischen eben sehr, sehr viele Erfahrungen gemacht in den letzten Monaten mit vielen Körperscannern, die im Einsatz sind. Die Erfahrungen zeigen, dass aktuell bei jedem zweiten Passagier diese Maschinen was Verdächtiges entdeckt zu haben meinen, was sich dann in den allermeisten Fällen natürlich als völlig harmlos entpuppt. Also eine Bügelfalte oder ein Schweißfleck unter der Achsel können dazu führen, dass die Geräte falschen Alarm schlagen. Und die betreffenden Stellen, die müssen dann eben von den Sicherheitsleuten doch wieder manuell abgetastet werden. Man hat also eine nachgelagerte zweite Kontrolle. Dieses Abtasten geht dann zwar ein bisschen schneller als vorher, weil die Kontrolleure ja genau gezeigt bekommen, wo sie nochmal genauer hinschauen sollen. Und positiv zu erwähnen ist auch, dass insbesondere der Intimbereich, also der Genitalbereich, zunehmend ausgenommen wird vom Abtasten, weil nämlich die Körperscanner inzwischen so eingestellt sind, dass sie extra dort mit besonders hoher Auflösung nachschauen, um eben diese unangenehmen Nachkontrollen dort dann zu vermeiden. Fakt ist aber, dass eben der Durchsatz durch diese häufige doppelte Kontrolle dann immer noch kleiner ist als bei den klassischen Torsonden. Bei denen rechnet man so mit 17 bis 19 Sekunden pro Passagier für die Prüfung. Bei Kontrollstellen mit Körperscannern ist man derzeit bei etwa 21 Sekunden pro Person, also eben immer noch etwa 10% langsamer. Und das bedeutet mehr Warten für die Passagiere und damit letztlich weniger Komfort. Wird sich in dieser Situation noch etwas ändern? Sind da noch neue Entwicklungen in Sicht? Auf jeden Fall. Also die Software, die eben aus den Rohdaten dieser reflektierten Mikrowellen auffällige Stellen rausrechnet, die wird immer schneller. Das sind lernfähige Programme, die unter anderem Körperform immer besser erkennen können und dadurch auch immer zuverlässiger sagen können, das gehört da vielleicht hin und das definitiv nicht. Also diese Ausbeulung, die ist verdächtig. Da profitiert der Hersteller L3, von dem derzeit fast alle Geräte stammen, die in Deutschland installiert sind, natürlich zunehmend von seinen jahrelangen Erfahrungen. L3 bekommt jetzt aber Konkurrenz und das ist spannend. Seit kurzem hat ein zweiter Körperscanner die EU-Zulassung. Der stammt von der deutschen Firma Rode & Schwarz. Die Bundespolizei testet diesen Körperscanner aktuell schon am Flughafen Hannover. Das ist so eine 2 Meter hohe Wand mit tausenden Mikrowellenantennen drin, wie man sie so von den Einparkhilfen von Autos kennt. Und weil die Frequenz dieser Antennen ein bisschen höher ist als bei den heutigen Scannern, verspricht man sich eben weniger Fehlalarme davon. Also alles in allem ist da in den nächsten Jahren, glaube ich, schon noch so mancher Technologiesprung zu erwarten, zumal es jetzt eben endlich mehrere Firmen gibt, die quasi um die Gunst der Kunden buhlen, sich Konkurrenz machen und so die Entwicklung neuer Lösungen vorantreiben. Körperscanner an Flughäfen, Informationen waren das dazu von meinem Kollegen Ralf Krauter. Vielen Dank.